exakt vor 10 Jahren hierher gekommen bin. Nee, ich bin jetzt Millionär. Wir leben hier die Ratten in Löchern wie Scheiße. Und was ist? Tust du irgendwas, um etwas zu verändern?